Abschnitt 10 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 86. Weh mir, den Amors harter Angriff findet, bei Tag und Nacht zu mehr als 1000 Malen. Hinkehr ich, wo ich sah die Funken strahlen, die ew'ge Glut im Herzen mir entzündet, dort find ich Ruhe. Wenn die Nacht verschwindet, wie wenn den Äther Abendgluten malen, erfüllen mich so ruhig jene Strahlen, dass alles andere meiner Seele schwindet. Der linde Hauch, der mit den klugen Worten von ihrem klaren Antlitz sich ergießet, der jede Wolke scheuchet, wo er fächelt. Es scheint, dass er ein sel'ger Geist von dorten neu stärkend mich in jener Luft umfließet, so daß nur dort dem Müden Ruhe lächelt. Ende von Abschnitt 10.